Paragraph 63, Übung 1. Setzen Sie die Verben im richtigen Tempus ein. Lösen Sie diese Übung zuerst in Ihrem Heft und hören Sie dann die Geschichte von Cassette. Ein Professor, der nachts um 12 Uhr mit dem Flugzeug nach New York reisen wollte, saß müde in seinem Sessel, nachdem er alle seine Sachen eingepackt hatte, als plötzlich das Telefon klingelte. Es war der Freund des Professors, der schon früh am Abend schlafen gegangen war und einen Traum gehabt hatte, den er jetzt dem Professor mitteilte. »Ich habe im Traum ein Flugzeug mit derselben Nummer, die auf deiner Flugkarte steht, über dem Atlantischen Ozean abstürzen gesehen. Bitte flieg nicht nach New York.« Der Professor versprach dem Freund, nicht zu fliegen. Als der Professor am nächsten Morgen aufwachte, hörte er die Zeitungsjungen auf der Straße rufen, »Flugzeug Nummer 265 abgestürzt!« Er sprang aus dem Bett, griff nach seiner Flugkarte und erkannte dieselbe Nummer. Sobald er sich angezogen hatte, rannte er auf die Straße, um seinem Freund, der ihn gewarnt hatte, zu danken. Als er um die Ecke bog, stieß er so unglücklich mit einem kleinen Jungen auf einem Kinderfahrrad zusammen, dass er stürzte und auf das Pflaster schlug. »Das ist das Ende«, dachte der Professor. »Mein Freund hatte doch recht.« Aber es kam anders. Am späten Nachmittag erwachte er in einem Krankenzimmer, und als sich eine freundliche Pflegerin über ihn beugte, war seine erste Frage, was ist mit den Insassen des Flugzeugs Nummer 265 geschehen? »Bitte regen Sie sich nicht auf«, antwortete die Krankenschwester, »nur eine Falschmeldung. Die Maschine ist sicher gelandet.« Bevor der Professor wieder in Ohnmacht sank, flüsterte er, »Dann hat sich mein Freund also geirrt.«